Also, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Filmexe. Lang ist es her, da haben John, Niklas und ich gesprochen über Harry Potter. Teil 1 bis 6 waren wir damals, sind wir damals gekommen. Und unsere große Trilogie wollen wir dann heute jetzt zu Ende bringen mit den letzten beiden Teilen, 7.1 und 7.2. Und da haben wir uns noch Verstärkung geholt in Form von Tim. Hallo. Hallo. Und ja, John und Niklas sind halt auch wieder da. Und ja, bevor wir jetzt, wir können ja erstmal zusammenfassen, was wir drei damals gesagt haben zu den ersten sechs Teilen. Also Johns Lieblingsfilme waren, glaube ich, die ersten drei. Ja, Wenn man so. zumindest habe ich die am öftesten gesehen und die waren so am Genau, was waren beeinflussendsten für die deine gesamte Reihe so, Lieblingsfilme? ne? Ich glaube zwei und drei. Okay. Ja, und meine waren halt drei und. Also, ich weiß gar nicht mehr. Eins, drei und über den nächsten reden wir noch. Und jetzt sind wir haben jetzt Tim noch dabei. Und was waren denn deine, was würdest du denn sagen, so deine Soll ich einfach mal Lieblingsfilme? von Teil 1 aus ausholen, so? Nö, einfach mal so jetzt spontan sagen, deine Lieblings-3 Harry Potter Filme. 3, 4, 8. Also 7, 2, 3, 4. Okay. Kann ich so instant. Über 4 haben wir, glaube ich, auch gesagt, dass wir ihn alle ganz gut fanden. Ja. 6 und 5 fanden wir bla. Es ist halt, also 5 war schon schlecht, aber noch auszuhalten. Und 6 war die. Sorry, aber war die größte Grütze, die jemals irgendjemand für so eine Menge Geld produziert hat. Es war einfach, vor allem Harry Potter hat mit 1 angefangen, was als ich ein Kind war natürlich total cool war, so. Aber jetzt, wenn ich mir jetzt Harry Potter 1 ansehe, Hatten wir auch schon drüber der, gesprochen. ich glaube, eine Woche vor Herr der Ringe, die Gefährten rauskam, das muss man sich mal vorstellen. Also, es gibt kein besseres Beispiel für, wie macht man es nicht und wie macht man es. Und das eine Woche nacheinander. Also, Harry Potter 1 ist scheiße. Da muss ich mir jetzt sagen. Also, ich habe auch alle Bücher gelesen so und die bieten ja eine total tolle Vorlage, dass man es total geil macht. Aber Harry Potter 1 ist scheiße. Harry Potter 2 ist scheiße, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo der Basilisk kommt. Da denkst du, wow, fuck, ist das nice. Ja. Wenn der Basilisk. Harry Potter 3 ist super geil. Warum? Weil der Film endlich mal düster ist. So, und davor konnte ich das Düstere dem Harry Potter-Universum niemals abkaufen. Dann kam 4. Und 4 wurde dann auch wieder düsterer, noch als 3. Und hatte das Trimagische Turnier mit drin, was halt das Coolste war als Element am ganzen Film. Und Voldemort war wieder da und da wurde ein Arm abgeschnitten. Oder eine Hand, ne? Eine Hand oder was? Ein Hand, Arm, ein eine Hand, ne? Arm, so. Da wurde noch eine Hand und da wurde jemand auch richtig umgebracht. Und ne, da ging der Shit endlich mal down so. Und dann kam Teil 5. Wo plötzlich so alles gar nicht mehr so krass schlimm war. Und dann kam Teil 6, was ein fucking Teenie-Love-Film war. Warum? Warum? Ja, Also, sie hatte mal wieso, unnötig. wieso geht man nicht kontinuierlich Entschuldigung. diesen Weg? Ja, sie hatte mal doch früher. War Also, das schon, Film stimmt, war mit schon Ron fünf und so. so. Ja. Wieso Ach geht man diesen so. Weg nicht so kontinuierlich und probiert wirklich aus Harry Potter, was ein Kinderbuch ist, müssen wir uns nichts vormachen, was Erwachsenes zu machen, was ja der Plan war. Aber das Problem ist einfach, dass. Und das regt mich auch am meisten an Harry Potter auf und die können nichts dafür, weil welcher Regisseur macht es schon? Dadurch, dass es so viele Wechsel gab von den Regisseuren, hat Harry Potter keinen gebundenen Stil. Hat's nicht. So, jeder Film, 5, 6, 7 und 8 quasi, sieht gleich aus, weil es vom gleichen Regisseur ist, aber ansonsten springt es in jedem gottverdammten Film. Weil die ständig einfach Regiewechsel hatten und deswegen ständig alles gewechselt hat. Genauso hat ja J.K. Rowling die Rechte über alle finalen Entscheidungen gehabt und dann teilweise Schauspieler haben keine Rollen bekommen, die so unglaublich gewesen wären für diese Filme, weil es keine Briten sind. Weil J.K. Rowling nur wollte, dass es nur Briten sind. Das ist so dumm. Es ist so dumm und es ist so eingekerkert in ihrer kleinen, blöden Welt und hätte sie nicht das letzte Wort gehabt, wären alle Harry Potter-Filme zu 100 Millionen Prozent besser geworden. Wette ich alles drauf. 7.1 wurde dann endlich wieder düsterer. Und 7.2 oder 8 war dann halt richtig krass. Wobei ist halt eigentlich auch fast nur Schlacht so, ist fast wie Schlacht der fünf Heere. Ne? Aber wie gesagt, da wurde es endlich mal düster, da wurde es endlich mal ernst. Aber trotzdem, und das habe ich immer auch gehasst an den letzten Harry Potter-Filmen, ist, dass sie immer noch zwanghaft diesen Humor drin haben mussten. So, warum? Warum? Also, greif's nicht. Wenn zum Beispiel McGonagall draußen steht und diesen Zauberspruch macht, wodurch die ganzen steinigen Statuen Das kommen. wollte ich schon Es immer ist, ja, machen. und es ist total dramatisch und es ist so Endzeit-Szenario steht sie da und kichert und sagt, das wollte ich immer schon machen. Warum? Ja gut, aber das machen sie in fast jedem Film. So. Nee, aber ebenso, in ein paar Filmen machen sie es eben halt nicht. Ja, also, Herr der Ringe aber auch. Ja, aber nee, aber da ist es richtig dosiert. Also wenn du die Herr der Ringe 3 anguckst im Extended Cut, der 4 Stunden 10 Minuten dauert, da hast du halt zwei Sprüche von Gimli und Legolas. Ansonsten ist es nur dramatisch, nur hart, nur schlimm. Und das ist geil, weil da zieht es jemand durch. Und wenn dann irgendwie die Mutter von Ginny, tötet die nicht die Beatrix oder wie heißt sie? Bellatrix. Die Bellatrix, ja. Genau. Tötet sie doch. Und hat die auch irgendwie, du Schlampe oder sowas, was man überhaupt auch wieder nicht ernst nehmen kann. Und das gibt's in jedem Harry Potter Teil. In jedem. Die können sich einfach nicht ernst nehmen. Das ist das Problem von denen. Ja, also das sehe ich auch so, dass sie in den letzten Filmen da diesen das nicht so richtig hinkriegen, dass man es ernst nehmen kann. Das sehe ich auch so bei den ersten Teilen oder ersten und zweiten Teilen, wie du gesagt hast, dass sie noch nicht so düster sind. Da passiert noch nicht so viel, hat dir nicht gefallen. Das finde ich nur teilweise treffend, weil da hat es mir eigentlich schon gefallen, weil es sich doch ein bisschen an den Büchern orientiert, was mein Anspruch dann schon war. Und die waren ja auch noch nicht so düster. Die sind ja quasi mit Erwachsener geworden, mit der Leserschaft. Deswegen fand ich das teilweise eigentlich ganz passend, auch dass die dann später düster geworden sind. Das ist ja, also das ist jetzt ganz gut zusammengefasst, was wir in den ersten beiden Podcasts gesagt haben. Das war halt, dass die Filme und die Bücher mit den Lesern und Zuschauern einfach mitwachsen. Und dass es dann natürlich dann irgendwo auch durch die Zeitunterschiede, also dass die Filme langsamer gemacht werden, als der Zuschauer älter wird zum Beispiel. Ja. Dann gibt es halt diese Reibungsstellen, wo es dann halt nicht mehr so passt. Aber insgesamt finde ich, ist dieser Verlauf doch ziemlich passend gewesen. Also ich glaube, keiner von uns ist eben, wie du schon gesagt hast, zu eins gegangen und dachte, oh, was ist das denn für eine Scheiße, was ist das denn für ein kindlicher Scheiß? Weil wir alle halt jung waren. Und 5 und 6 fand ich halt auch ziemlich langweilig. 6 war auch letztendlich im Kino gesehen habe deswegen, weil ich dachte, besser wird's nicht. Aber wie, also die Filme haben, wie gesagt, die haben wir jetzt schon hinter uns. Du hast jetzt deine Meinung zu den Filmen gesagt und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt mit 7.1 an, weil sonst machen wir noch 3 Teile. Und ja, 7.1 oder nennen wir ihn einfach. Wollen wir vielleicht über die letzten beiden Filme in einem reden? So, ich glaube, das so aufzusplitten ist so. Ja, aber ich finde, es gibt da schon. Aber das ist eigentlich, ich meine, es ist eigentlich 7.1 ist das Foreplay zur Schlacht und 7.2 ist die Schlacht und Harry Potter ist vorbei. Ja, genau, das ist ja auch mein Problem mit den beiden Filmen, dass 7.1 fast gar nichts erzählt, finde ich. 5 und 6. Ja, 7 ist vergleichbar mit 5 und 6, also das ist auch im Buch so. Also Harry Potter und seine beiden Kumpels da, die laufen halt durch die Gegend und wissen nicht, was sie tun sollen. Es war auch im Buch, dass sie einfach nicht wussten, was sie tun sollen. Naja, also ich finde, dass, also ich fand es eigentlich ganz, ganz geil, wie sie es aufgesplittet haben, weil halt 7.1 komplett. Obwohl, das war im 6. Jahr auch schon. Oh, verdammt nochmal. Aber dieses Ganze mit den Horcruxen, ne? Ja. War ziemlich stark in 7.1 drin. Weil zum Beispiel sie ja mit dem Schwert auf das Ding raufschlagen mussten und so weiter und fort. Und ich fand eigentlich, dass diese Horcruxe alleine für die Geschichte voll geil waren, weil die haben so dem Ganzen so eine Boshaftigkeit und so was Gruseliges und so weiter gegeben und irgendwie. Ja, davor hatten alle Elemente in Harry Potter, auch wenn sie böse waren, so wie der Basilisk zum Beispiel, so wie Lupin als Werwolf im 3. und so weiter und so fort, oder Voldemort selber. Die hatten natürlich auch immer was Gruseliges an sich, aber sie waren irgendwie auch nie so schlimm und sie haben nie so zu der großen Mythologie beigetragen. Und ich finde es persönlich immer am besten, wenn in einer erfundenen Welt immer über irgendwas geredet hast, was man noch früher in dieser Welt war, weil das denn die Welt doch immer so größer macht. Deswegen ist zum Beispiel auch, kurzer, winziger Sprung, die beste Szene in der alten Star Wars Trilogie, wo Anakin neben Palpatine sitzt in der Opa und Palpatine ihm über einen ganz alten Sith Lord Geschichten erzählt und über die Legende von Darth Plagueis oder sowas, weil das erste Mal ist in Star Wars, wo nämlich mal quasi auf die alte Mythologie in Star Wars zurückgegriffen wird. Und das wird öfters gemacht, auch in Harry Potter, aber um diesen Horcruxen hat sie damals gespalten und die sind da und da drin. Das ist nice und es gibt dem Ganzen irgendwie so was Spannendes, finde ich. Episch. Ja. Das war in den Büchern auch ganz schön, wenn man so diese Rückblicke hatte, teilweise, ich glaube auch schon im 6. Teil mit diesem Kapiteln, die da so der Familie von Albus Dumbledore oder so gewidmet waren. Und was du auch gesagt hast, was ich auch ganz schick fand, da war, dass es mal auch an anderen Orten gespielt hat, also tief in Gringotts drin oder sonst irgendwo in der Nicht-Zauberer-Welt, wo sonst immer eigentlich kein Blick hin gelenkt wurde. Das fand ich auch ganz schick. Mit dieser Verknüpfung auch mit den verschiedenen, mit den Kobolden. Wo sie mit dem Drachen fliehen, ne? Aus Gringotts, ne? Genau, ja, genau. Und das Ministerium, also dass man da so ein paar Einblicke bekommt, das fand ich auch ganz schick gelöst. Und dass sie teilweise auch so ein bisschen rausgerissen werden, wo sie dann später auch im ersten Teil da im Wald ewig campen, wo das Ganze so ein bisschen. Die hatten ja diese geile Kidnapping-Aktion im Ministerium gemacht, ne? Mit viel Safttrank und so weiter, ja, oder? Wo sie doch, genau. wo sie. Ja, schon klar. Da gibt es doch auch irgendwie so eine Szene, wo die Stadt quasi. So aber war das nicht schon im. Also, das mit dem Drachen in Gringotts war das im zweiten nicht, Teil. Das im zweiten war. Das war, glaube ich, nicht der erste. Doch, genau. Warte. Der erste hat damit angefangen mit der Hochzeit bei den Weasleys, oder? Ah, ja. Ja, genau. Wo sie ihre Geschenke, ihre Erbstücke von Albus Dumbledore bekommen. Ja, richtig. Und, ja, dann kommt die Hochzeit, sie werden angegriffen und fliehen dann in ein Café in London. Und da werden sie auch nochmal angegriffen. Genau, weil sie Voldemort gesagt haben. Ja. Und das ist ja auch noch so ein Ding, dass jedes Mal, wenn man Voldemort der Welt sagt, klingelt irgendwie ein Telefon bei Voldemort und er weiß dann, wer das gesagt hat und wo er ist. Was ich eigentlich, fand ich eigentlich eine ziemlich geile Idee, weil Harry Potter der Einzige war, der nicht, du weißt schon, wer gesagt hat, er war immer der Einzige, der Voldemort gesagt hat. Und dann denkt sich Voldemort, ja, fick dich. Ich finde dich, wenn du ich finde, ich fand Voldemort als Figur und halt von Ralph Fiennes gespielt, ne, immer schon so geil. Weil ich finde, der hat so eine Übermacht irgendwie dargeboten in den Filmen, immer weil er einfach so, ja, Voldemort war halt einfach übermächtig so. Und auch in dem großen Kampf von Dumbledore gegen Voldemort im sechsten Teil, der ja eigentlich, oder was, nee, das war der fünfte. Der so unentschieden ausgeht. Wirkt aber trotzdem so das, was Voldemort macht, da geht ja selbst Dumbledore dann so nach unten gedrückt und guckt ihn ängstlich an. So, das ist das einzige Mal, wo du Dumbledore ängstlich siehst, weil Voldemort einfach so unglaublich mächtig ist. Und ich fand Voldemort immer geil. Deswegen fand ich es eigentlich auch ganz cool, diese Rückblenden, wo man ihn als Kind sieht. Ja. Das kleine, zahnloses Kind. Und ja, eben. Und dieses eklige, ja, eben. Und Typ, der so dünn ist, keine Nase hat. Genau das meine ich. Das ist einfach, das geht so auf die alten Geschichten, die damals waren, in der Harry Potter Welt ein. Das ist total geil. Und ich meine, man muss sich ja nichts vormachen. Also Harry Potter als Idee mit Voldemort und so weiter, also das ganze Voldemort-Ding mit Reinblüter und er ist eigentlich vielleicht nicht ganz erst, ist einfach Hitler und Dritte Reich. Genau. Copy-pasted so. Ich meine, allein dass man ja sagt, dass Hitler, weiß man ja irgendwie nicht genau, selber Halbjude war oder sowas. Und Voldemort ist ja selber nicht ein komplettes Reinblut so ungefähr, ist komplett dasselbe. Und mit alle Nicht-Reinblüter, also alle quasi, alle Juden so ungefähr, müssen wir halt umbringen, ist genauso auch in Harry Potter halt. Also die hat jetzt nicht das Rad damit neu erfunden, aber ziemlich geil halt in die Welt eingefügt. Genau. So. Man kann da so viel auf irgendwelche Konflikte auch zwischen Ländern und so ein bisschen da wieder ummünzen, beziehungsweise wurde adaptiert. Man kann ja auch, sie hat ja da relativ jahrelang, glaube ich, diese verschiedenen Geschichten noch so ein bisschen weitergesponnen, auch im Internet und Geschichten und so weiter und Hintergrundinformationen und so geliefert und so weiter und hat das ja auch offengelegt, dass es halt so war. Und man kann sich ja da einlesen und dann gab es ja dann im sechsten und siebten Teil wurde mal so Bezug genommen auf so einen alten, auch noch schwarzen Magier irgendwie, der da aus dieser anderen Schule kam, Durmstrang oder so. Weil du gemeint hast, dass dich das interessiert, wenn es da so auf so ältere Legenden und so zurückgreift. Dieser Grindelwald oder so hieß der und da hat sie dann auch offiziell gesagt, dass das so ein bisschen auch eine Anspielung an Adolf Hitler gewesen war, weil es wird dann auch gesagt, Albus Dumbledore hat ihn 1945 besiegt und so weiter. Also es ist dann teilweise schon relativ verhaut. Aber ist nicht Grindelwald, war das nicht der mit Albus Dumbledore befreundet? Genau, war? Genau, das genau. ist der. Und der hat sich halt so sehr mit schwarzer Magie da befasst und die dann auch sexuelles Verhältnis hatten auch. Genau. Das ist auch. Was auch immer so angedeutet wird, aber. Ja, weil aber sie hat es ja gesagt, dass es so ist. Ja, genau. Aber es wird halt. Als Dumbledore schwul. Ja, so hat sie hinterher dann gesagt. Aber es wird halt auch endlich. Also, es wird auch halt auch endlich mal wirklich, wirklich epochal, so Harry Potter. Und Harry Potter hatte immer schon den Stoff, viel früher schon epochal zu sein, aber sie haben es nie gemacht. Und für mich wird. Also, das erste Mal, wo ich Harry Potter richtig ernst genommen hatte und dachte, boah, jetzt wird's aber wirklich krass, war halt original im letzten Film. Als all diese Zauberer, also alle mächtigen Zauberer, die man kennt in Harry Potter, diese riesige Schutzkuppel machen über dem Schloss und Voldemort macht einfach nur wuff und das zerberstet einfach nur komplett und alle gucken sich an, wie dieser Schutzschild langsam so runterrieselt. Und das war endlich mal nice. So, das war endlich mal richtig geil. Ja, und dann, ja. Ja. Aber wir haben jetzt, also bei den meisten Sachen, die wir jetzt gesagt haben, waren halt, um jetzt einmal auf die Filme zurückzukommen und nicht auf die Handlung, so, sind ja irgendwie wirklich Szenen aus dem letzten Film halt. Also der letzte Film, können wir ja sagen, der ist episch, der ist wirklich ernst. Aber was mein Problem hat, ist, dass der Teil davor, 7.1, halt von all dem nichts so hat. Also ich den gesehen habe, also ich habe noch nie einen langweiligen Film gesehen, glaube ich. Dass einfach nichts passiert. Die sind da rumgewandert, haben einen Horcrux gefunden oder so. Also das Einzige, was ich noch weiß, ist, also die Elemente, die ich noch weiß, sind Harry Potter mit Hermine in dem Dorf seiner Eltern, vor dem Grab seiner Eltern, ja, genau. In dem einen Haus, wo die alte Frau zur Schlange wird. Genau. Dann noch sie halt irgendwo im Wald mit Ron und so weiter und er muss auf das Ding schlagen, aber er ist irgendwie pissed auf Harry, weil der Horcrux ihm sagt, weil er trägt den Horcrux um den Hals und der den um den Hals trägt, der ist irgendwie mental ein bisschen ballaballa. Das weiß ich noch. Dann halt doch das mit der Hochzeit am Anfang. Dann sind sie doch irgendwann bei dem Vater von diesem Creepy Girl. Wie heißt ja, sie nochmal? So diese Übersonde, ja, Lunarless Grange. Ja, genau, sie, der erzählt er ihnen über die Heiltümer des Todes oder macht das Hermine? Nee, er erzählt. Ja, er erzählt sie doch. Der Ach, da kommt doch, genau. Da ist auch diese Szene, dieses animierte Märchen. Ja. Ist das genau. Schon im ersten Teil? Ja. Das ist auch gleich das, was ich im Internet am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Aber ganz ehrlich, das fand ich cool. Das fand ich richtig cool, glaube ich. Also vielleicht noch am ehesten was hängen geblieben ist, weil ja, das war auch irgendwie was anderes. Hat so nicht, also es war nicht vergleichbar mit allem, was vorher bei Harry Potter war, dieser besondere Stil davon, dass es somit überhaupt gebrochen hat mit dem Rest. Es war so ein bisschen Survival und wir reisen von dort nach dort. Mir ist auch nichts hängen geblieben irgendwie aus dem ersten Teil, deswegen habe ich lange überlegt, habe ich den 7.1 überhaupt gesehen, weil ich mich nicht erinnern konnte, was da drin passiert ist. Ja, der hat nicht so wirklich ein Highlight. Also genau. 5 und 6 hatten zumindest noch ein bisschen den Highlight am Schluss, ja. Weil der 7.1 also, war nicht mehr. Also ich finde, also ich würde 7.1 allein deswegen verteidigen, weil es endlich der Harry Potter Film ist, der wieder Atmosphäre hat. Also für mich hatte vor 7.1 nur ein Harry Potter Film wirklich Atmosphäre und das war 3 und maximal das Ende von 4, wo Voldemort wieder da ist. Das waren so, da wo Harry Potter für mich wirklich, da war es greifbar, da hat man irgendwie ein Feeling für gehabt und so weiter. Also wenn Voldemort da aus diesem Topf aufsteigt und alles ist düster und du siehst Voldemort, er sieht unfassbar gruselig aus und da wird eine Hand abgeschnitten und so weiter, dann taucht man irgendwie in diese Welt ein und das war für mich in 7.1, wo halt in diesem Wald war es ja auch eigentlich nur düster und sie sind die ganze Zeit geflohen und so weiter und da waren sie, haben sich einmal in so einer, das weiß ich noch ganz genau, in so einer Hütte versteckt, irgendwie auf einem Feld und haben nach oben geguckt und auf dem Himmel zogen so irgendwie so Todesesser lang, die einmal so diese schwarzen Rauchgestalten einfach nur waren, irgendwie ja, sowas. Und dann haben sie doch irgendeinen Radiosender angepeilt, wo man so gehört hat, welche Leute also gestorben ja sind. Welche Leute getötet wurden sind und so. Die auch auf so einem Spiel auf so einem wie nennt sich dieses Spiel nochmal? Quidditch Spiel ist das nicht im 7. Nee. Wo die Dementoren angreifen, das ist im 4. schon, das ist schon im 4. das ist da bei der Weltmeisterschaft ist daneben. ja, das war also allein dafür fand ich 7.1 eigentlich schon, also 7.1 war besser als 6 und 5 und 2 und 1 zu 100 Millionen %. Ich weiß nur, dass ich extrem gelangweilt war von 7.1. Ja. Ja, es ist halt die Frage, ob man sagt, die anderen waren nicht atmosphärisch oder beziehungsweise, ob man das dann wirklich nur so auf düstere Atmosphäre bezieht, sondern es kann ja auch so eine eigentlich positive oder wohlige Atmosphäre, was die ersten zwei tatsächlich damals, finde ich, irgendwie so ein bisschen geschaffen haben, weil der Hogwarts neu war und so diese Schule und so gezeigt wurde. Aber das hatten wir in den alten Podcasts auch schon. Also dahingehend kann ich denen tatsächlich was abgewinnen, vielleicht nicht vom Schauspielerischen. Ansonsten hat mir jetzt die Atmosphäre von 7.1 tatsächlich ja auch nicht so viel gegeben. Ich fand es auch eigentlich vielleicht schon fast zu düster, trist so oft, aber echt? Ja, gut. 7.2 war ja dann wenigstens noch Spannung und Action dabei, hat das so ein bisschen ausgeglichen. Hat mir schon wieder ein bisschen besser gefallen. Wobei aber dann 7.2, also wie gesagt, ist für mich mit der beste Harry Potter Teil. hatte aber wie gesagt auch denn hat diese ganzen gezwungenen Elemente und damit meine ich nicht nur diese Witze, die immer wieder drin sind, sondern zum Beispiel, wenn Neville fucking Longbottom dann am Ende sich hinstellt und diese epochale Rede hält. Wenn Voldemort angetanzt kommt und alle denken, Harry ist tot, so. Dann stellt sich natürlich Neville nochmal hin mit dem Schwert und hält die schlechteste epochale Rede, die jemals irgendwer gemacht hat. Einfach, keine Ahnung. Herr der Ringe hat halt jede Rede gemacht, so gut wie es noch nie jemand irgendwie gemacht hat. Und seit Herr der Ringe denkt jeder, man braucht diese Rede und jeder kriegt sie nicht hin. So. Und Harry Potter hat sie richtig, richtig nicht hinbekommen. Also das war wirklich Schlechter nicht Flug der cool. Karibik. Ja, das war wirklich nicht Piraterie. cool. Und da hat auch alles irgendwie. Hat auch, also da haben auch ein paar Elemente natürlich nicht gepasst. Also Hagrid denkt ja auch, Harry ist tot und Hagrid trägt da Harry und Harry sieht aus so, ja, blöd, aber so, I don't give a fuck. Also er trägt Harry und so. Naja, ist jetzt halt so. Und Hagrid war immer Harry und Harry und auch Harry und dann ist Harry tot und dann ist er so, ja, passiert, Mann. Und ist vielleicht nicht ganz so nice, aber ja. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, was mich an dem achten Teil so mehr gestört hätte. Also ich weiß nur, dass ich den jetzt erstmal gesehen habe. Also es, meine Einstellung war immer so, 7.1 war mega langweilig und 7.2 war zu viel von allem. Da war von Anfang bis Ende Bam. Action, Tode, Freude. Und aber als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich mir, oh, der ist ja echt gut. Also das bringt halt wirklich alles zu Ende. Wobei ich jetzt sagen muss, am Ende diese Toten, die da rumliegen, die werden so beiläufig erwähnt, was im Buch vielleicht ein bisschen besser gelungen ist. Welche Bauernopfer? Ja, also Lupin liegt da rum und Genau. Tonks und so, und dann guckt er nur, Ja, ja aber gut. genau das meine ich ja. Lupin, der Ja. so für ihn die letzte gebliebene Vaterfigur war, ist halt tot, ne? Ja, passiert. Aber, also, dass ich jetzt auch sage, das ist halt alles Meckern auf extrem hohem Niveau, ne? Muss man sich auch immer vor Augen führen. So. Also, der Film hat unfassbar viel richtig gemacht. Ich fand auch, was ich bei dem Film das erste Mal wieder hatte bei Harry Potter seit Ewigkeit, war, dass ich richtig, dass ein paar Sachen auch richtig nahe gegangen sind. Also, zum Beispiel, wenn Snape stirbt. Was sie, finde ich, grandios gemacht haben. Und er guckt Harry Potter an und sagt, du hast die Augen deiner Mutter, Harry. Und er sagt das erste Mal wirklich, er redet ganz ruhig mit ihm und so richtig lieb und benutzt seinen richtigen Namen und sagt diesen Satz, den du schon 100 Mal irgendwie gehört hast, aber das kommt überhaupt nicht klischeehaft, sondern das ist mir damals richtig nahe gegangen, als ich das gesehen habe. Das fand ich richtig schlimm. Und ja, das war schon echt ziemlich gut, ziemlich nice. Wahrscheinlich auch, weil man die Figuren schon jahrelang kennt. Ich fand das Highlight nicht ganz so gelungen. Ja, also diesen Zweikampf zwischen Harry und Voldemort, der, ja, weiß Ja, ich stimmt, nicht. das war nicht so dolle. Das so als Klimax fand ich es dann eher so, ja, weiß nicht. Und es hat Ich mich. hatte so ein ernüchterndes Gefühl nach dem Film. So geht alles zu Ende. Ja, okay. So spannend war es jetzt auch nicht. Es ist auch irgendwie so. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist auch schwer, diese Gefahr in Harry Potter irgendwie richtig zu akzeptieren, weil letztendlich, und das dachte ich mir immer, als ich Harry Potter irgendwie gesehen habe, es hatte zwar so eine Echtzeitstimmung, aber in meinem Kopf halt immer so, warum hat es eigentlich echt Endzeitstimmung irgendwie? Weil letztendlich, Trifft es uns ist in nicht. der fucking Zaubererwelt so, und wenn er wirklich jetzt irgendwie die Nicht-Zauberer killen will, dann wird er eh total weggehauen. So, und es kann allen auch schon richtig scheißegal sein, so ungefähr. Also. Gibt's auch jedes GIF wie Harry Potter in Amerika, wo dann das Finale ist und Harry zieht dann immer eine Waffe und Ja, erschießt nee, sein Verfolger. das war bei How Harry Potter Should Have Ended, wo einfach irgendwie Snape kommt mit einer Glocke einfach mal Headshot und sagt, Muggle Weapons. Und es ist also, ja, genau so ist es halt einfach. Und vor allem, es gibt ja auch, bei das Logikloch zum Beispiel, es wird ja auch ein paar Mal irgendwie gesagt, dass der Minister, der Zauberer oder sowas, ja auch mit irgendwem von den normalen Menschen redet und die wissen, dass Genau, Zauberer mit existieren dem und, Prime ja, Minister und von mit denen Anerkennung. kooperieren und so weiter und so Ja. fort. Und so, wieso sagt er denn nicht einfach, ey, gib uns mal 2000 Soldaten, so, und Voldemort ist einfach gewickt. Vielleicht hat Und. Voldemort einfach eine man, Atombombe auf vorbei also gespannt. das ist ja so ein Ding, was nicht einmal im Film gezeigt wurde, wie sowas passieren würde. Vielleicht, ich meine, in Hogwarts gilt ein Zauber, der alle Muggelsachen einfach nicht wirken lässt. Deswegen gibt es da ja auch keine nicht magischen Sachen, weil sie einfach nicht gehen. Mhm. Und vielleicht könnte Voldemort einfach sagen, hochziehen, wo keine Kugeln durchkommen oder was. Ja, also man weiß ja nicht, was passiert. Es wird vielleicht ist es auch eine gute Entscheidung gewesen, das einfach nie zu zeigen, weil sonst würden vielleicht noch mehr Logiklöcher entstehen, weil sonst hätten die Zauber auch längst die Menschheit versklaven können. Aber es gibt doch irgendwie eine Szene, wo die auch in einer Stadt, also in den Städten so weltweit, glaube ich, auch spielt, wo auch so den Gebäude einstürzen und um so eine Brücke und so. Ja, weil die an der Brücke vorbeifliegen. Das war alles in London. Das war alles in England, das ist in London. So weltweit ja. War, aber okay. Zum Beispiel hätte Hogwarts ja auch mal die anderen Schulen zur Hilfe holen können. Ja. Was ist eigentlich aus denen geworden? Die scheiße einfach drauf. Wahrscheinlich ist Voldemorts ganzes Ziel einfach nur, Harry. Ich möchte Großbritannien. Ich möchte einfach nur der Minister von Großbritannien sein. Alle anderen Länder. Ihr könnt doch ruhig weiterleben. Ja, die sind doch alle egal. Mächtiger als Dumbledore und Voldemort zusammen. Denken sie einfach, ach Leute. Aber ich meine, schon wieder. Das ist immer so und das hat mich auch. Das ist auch eigentlich so schade, weil. Wie ich schon meinte, Voldemort ist dieser ultra krasse, vor dem alle eine Todesangst haben und der mächtiger ist als alle, verdammt nochmal. Und dann wird er halt getötet von Harry Potter. Wie er sagen muss, das ist ja nicht mal Harry Potter, der ihn tötet, das ist ja. Der Zauberstab. Ja, also Harry hat, glaube ich, nichts geleistet. Gar nichts. In allem, es war alles Dumbledores super Plan, wahrscheinlich sogar noch Zufall am Ende. Und also Harry, sein einziges Ziel war, also seine einzige Leistung war, getötet zu werden. Ja. Und das musste er machen. Und also, so im Endeffekt darf man sich, glaube ich, über Harry Potter am Ende nicht zu viel Gedanken machen, weil man sonst nur enttäuscht. Ja, aber das ist schon traurig, weil ich meine, du guckst dir 8 Filme an, die alle nicht kurz sind, und dann kommt das Ende, und dann endet es halt so. Also, letztendlich ist es ja. Von dem, was du weißt über die Filme, ist es ja logisch, weil der Zauberstab gehört Voldemort nicht, deswegen kann er ihn nicht kontrollieren, egal wie stark er ist, deswegen stirbt er. Aber wenn du durch einfach so eine Coincidence einfach Voldemort töten kannst, dann ist es so lächerlich, weil man, da hätte sich sonst wer hinstellen können, Voldemort hätte alle umgelegt, einen nach den anderen so ungefähr, dann kommt halt Harry Potter und tötet ihn. Das ist halt irgendwie nicht so cool. Hätte eigentlich auch, wenn Harry Potter jetzt tot gewesen wäre durch Voldemort, also er hatte ja nur jetzt gegen Voldemort gewonnen, weil er gegen Malfoy im Duell gewonnen hat. Ja. Irgendwann vorher im Film. Mhm. Und Malfoy hat halt Dumbledore entwaffnet. Deswegen war Malfoy der Herrscher über den Elderstab. Mhm. Und dadurch ist Harry der Das wusste Mensch, ich nicht mehr. Was wäre denn passiert, wenn Hermine jetzt Malfoy entwaffnet hätte? Dann wäre genau dieselbe Geschichte gewesen. Harry hätte gegen Voldemort gekämpft, wäre vernichtet worden und dann macht Hermine irgendwie so Lumos und Voldemort explodiert. Es ist auch total dumm, ey. Das ist einfach. Als Kind dachte ich noch, wow, das ist ja cool, irgendwie, wie sie das konstruiert hat, aber wenn man das jetzt. Also, getrieben von Zufällen, vor allem Dumbledore und Snape, die konnten es ab einem gewissen Rahmen ja auch gar nicht mehr kontrollieren. Also, sie haben es halt geschafft, dass Malfoy der neue Leiter vom Enderstab wird und. Aber Voldemort hätte ja auch mal einfach nachdenken können. Der hätte ja auch mal so denken können, Moment mal, es war ja Malfoy, der ihn entwaffnet hat. Warum töte ich nicht einfach Malfoy? Ja. Aber nein, er tötet Snape. Vor allem reden wir hier über Lord Voldemort. Das ist ungefähr wahrscheinlich hinter Dumbledore, der so klügste Zauber, der jeden Shit kennt, von allem bis zum geht nicht mehr. Und dem fällt halt sowas einfach mal nicht auf und sagt, ja fuck it, wird schon funktionieren. Das ist einfach echt nicht so ganz cool. Ne? Ja. Er war zu stark auf Harry Potter fixiert. Aber hat Harry Potter nicht vielleicht sogar noch ein Duell irgendwie in dieser Schlacht? Ist der Harry Potter nicht vielleicht sogar nochmal entwaffnet worden? Das wär noch witziger, wenn einfach noch irgendwelche Rolle oder so. Also letztendlich ist ja auch Voldemort nur gestorben, weil ganz kurz davor Neville ja Nagini getötet hat, wo der letzte Horcrux noch drin war, nachdem der Harry weg war. Na gut, sie hätten auch ihn töten können und die Schlange dann am Ende, oder? Jetzt habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie es der Reihe nachmachen müssen. Sie hätten ja auch von Anfang an Voldemort töten können. Und dann hätten sie auch mehr Zeit gehabt, dann die anderen Horcruxe zu töten. Aber stimmt. Dann, ja. Obwohl, dann kriegen sie ihn wahrscheinlich immer wiederbelebt, so, ne? Wie es ja dann auch im Film passiert ist. Ja, dann müssen sie halt, aber die müssen dann, also dann ist halt. Ja, weil trotzdem ist doch viel entspannter. Also ich meine, dann zwingt man die anderen auch, die Horcruxe rauszuholen aus den Verstecken. Da müssen sie gar nicht danach suchen. Also sie töten quasi Voldemort, warten bis er wiederbelebt wird, töten ihn wieder. Weißt du? Ich meine, Harry gewinnt immer gegen Voldemort durch diesen dummen Stab. Das sind diese Augenblicke, wo ich, der auch Drehbücher schreibt, da sitze und denke, wieso denke ich eigentlich immer so viel darüber nach? Wieso schreibe ich nicht irgendwas und dann fällt einem immer auf, ja, aber eigentlich könnte es so und so sein. Ja, scheißegal. So, dann werden halt genau wie wir jetzt vier Leute in einer Runde sitzen und sagen, es gibt überhaupt keinen Sinn, aber das sieht doch echt keinen. Das ist unglaublich, wirklich. Und letztendlich hast du komplett recht, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Hätten sie einfach Voldemort getötet, wäre alles easy gewesen. Dann hätte Harry Potter nur drei Teile gebraucht oder so. Ja, ne? Das ist vorbei gewesen. Aber also, jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, Dumbledore wusste auch schon die ganze Zeit von den Horcruxen, oder? Mhm. Ja. Ab wann hat er davon erfahren? Hätte er die nicht schon vernichten können, bevor Voldemort wiederbelebt wurde? So? Weiß ich nicht. Okay. Also im sechsten Teil fängt er damit an, glaube ich. So, ne? Er will ja auch die Hand kaputt. Genau, er will ja auch. Dumbledore ist eh der Mega-Loser, der hat gar nichts geschafft. Vor allem wird ja auch immer irgendwie gesagt, dass fucking Dumbledore so mächtig ist wie Voldemort, dass sie so auf einer Ebene. Ja. Wenn nicht sogar Dumbledore noch einen Ticken stärker ist, wurde auch das mal gesagt. Dumbledore ist, der hat ja diese Hand und da meint er selber, er kann sich aufhalten, er wird daran sterben. Das ist einfach so, Dumbledore hat verkackt an einem Horcrux. Nicht mal gegen den wahren Voldemort, sondern er hat an einem Horcrux hat er sein Leben verhauen. Ja. Ich meine, wie traurig ist denn das? Und den zweiten hat er, der war schon weg, bevor er ankam. Ja. Dumbledore ist nicht so gut. Er war halt inzwischen echt schon alt, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen, sein alter Mann. Ah ja, das ist alles. Aber, aber die Filme, wir können uns vielleicht trotzdem darauf einigen, dass der letzte Film trotzdem gut ist. Ja. Und wenn man halt, wie gesagt, man darf bei Harry Potter nicht zu viel nachdenken, sonst wird man nur traurig. Aber es macht auch Spaß irgendwie. Ja, aber es gibt auch immer wieder Sachen, die mich echt, die nicht in den, also wo ich so denke, oh, das ist ja richtig durchdacht von der Rowling. Mhm. Kommt ja nicht so oft vor. Aber zum Beispiel. Wird halt immer gesagt, warum kann denn Voldemort niemanden lieben? Der ist doch super, warum ist er überhaupt so böse? Warum verliebt er sich denn nicht mehr mal? Und dann hat sie halt gesagt, so klug wie sie ist, ja, der war mal so ein Zaubertrank, der ist schiefgegangen, deswegen kann sie nicht mehr lieben, kann er nicht mehr lieben. Wo ich so denke. Naja, schon relativ clever, finde ich. Und was ich aber, in dem Film gibt es ja eine mega gute Szene, die einem gar nicht so auffällt, das habe ich auch nur davon gelesen. Nicht gelesen, ich habe sie halt noch gesehen. Es gibt nämlich eine Szene, wo die Kamera durch diese ganze Schlacht fährt, glaube ich. Oder ohne Schnitt, ja. Ja, glaube ich schon. Dann sieht man halt am Anfang, wie sie gegen einen Troll kämpfen. Dann geht es weiter, wie so riesige Spinnen angreifen. Ja. Dann kommt dieser Werwolf-Todesser. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der wird dann, ja, der wird von irgendwem mit einem Zauberspruch getroffen und fliegt weg. Und ich glaube, dann ist es sogar schon vorbei. Und es endet dann halt, der geht dann halt hoch zu Harry gegen Voldemort, gibt der Schnitt, glaube ich. Mhm. Und also es ist halt, dieser ganze Schnitt ist halt die ganze Serie in einem. Also am Anfang. Plansequenz quasi, oder? Ja, genau. Aber es ist halt, sie zeigen halt alle acht Filme so in einem Ding. Also am Anfang halt der Troll, gegen den sie im ersten Teil kämpfen. Okay. Im zweiten kämpfen sie gegen die Spinnen im Wald. Im dritten kommt Lupin als Voldemort, als Werwolf. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, also es ist vielleicht jetzt gar nicht mal so clever, aber man kriegt so beim ersten Mal gucken gar nicht mit. Und das sowas gefällt mir immer. Ist halt irgendwie die Frage, ne, inwiefern das halt, ist halt, aber es ist halt nichts mehr als ein nettes Gimmick. Es ist halt so, ja, wir haben das gemacht für euch, irgendwie hier, guckt mal, aber so, es macht keinen Sinn, es hat keinen Zweck, es ist kameramäßig, macht es auch keinen Sinn, es ist einfach nur so ein nettes Extra-Ding quasi. Mhm. Aber es, ja, also mir ist es bisher noch nicht aufgefallen. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, aber das ist halt jetzt nicht so eine Sache für einen guten Film. Also ja, sowas ist halt, ist halt immer cool. Außer vielleicht bei Scott Pilgrim, weil der ganze Film daraus besteht, aus solchen Sachen. Aber das ist, bei Harry Potter geht es halt nicht darum. Da geht es halt um das Gesamterlebnis und das war, glaube ich, beim letzten Film ziemlich extrem gut. Ja, doch. Wenn so, vor allem, ich habe den, das war ganz cool, als der allerletzte Harry Potter rauskam, war ich in Los Angeles. Und in Los Angeles ist es ja so, dass du quasi, wenn du die Kinotickets kaufst, kriegst du keinen Platz zugeordnet, sondern du hast einfach eine Karte, kannst dich hinsetzen, wo du willst. Das heißt, du musst auch der Erste sein, wenn du richtig coole Plätze haben willst. Und da war die Premiere um 0 Uhr 1, richtig. Und da sind wir hingegangen. Ich bin mit meinem Cousin um 18 Uhr, 6 Stunden vor Beginn. Und vor uns waren noch 250 Leute. Und als denn der Film anfing, gegen die Schlange hinter uns, weiter, noch so 200 Meter nach hinten, um eine Ecke und nochmal um eine Ecke, da standen irgendwie noch 2000 Leute an oder sowas. Aber das war so krass und da war, also ganz LA war voll mit Postern, die so groß existierte nicht mal, wo ein Countdown wirklich digital runtergezählt wurde, bis Harry Potter Finale anfängt. Das war ein Riesenhype, ein Riesenhype. Hätte man sich ja wirklich morgens denn da schon hinsetzen müssen vor das Kino. Ich war in der besten Reihe. Ich habe mich Okay. durchgeboxt. Ja. Das war Ja. schon. Um nochmal ganz kurz eine Sache ein bisschen schlecht zu reden: die Sequenz, wenn Harry Potter quasi getötet wurde und im Jenseits so mit Dumbledore redet. Die hat mich immer richtig aufgeregt. Wo alles weiß ist? Ja, genau. Auf so einem Bahngleis oder so, ja. Ja, den Dialog kann ich mir auch nicht mehr erinnern. Ich Ja, fand das die aber auch Jenseits stelle so ich mir auch stark. irgendwie anders vor, aber naja. Na gut, aber wenn wir jetzt schon über schlechte Szenen reden, dann können wir auch über die allerletzte Szene reden, wo sie erwachsen sind und ihre Kinder zum Zug bringen. Das ist ja, also es war ja schon eine Buchkacke. Und also, ich verstehe das nicht. Vor allem, die sehen immer noch aus wie 17. Ja, und dann Nur kommen die Gesichter raufgesetzt mit worden, einem dann von Bart. Ja. irgendwelchen Und alten ich glaube, hier Schauspielern. Ginny Potter, die Schauspielerin, die haben sie wahrscheinlich so zugekleistert im Make-up, die durfte ja gar nichts mehr sagen. Die Ja, war man einfach sieht nur im das auch, dass Hintergrund. die geschminkt sind, Ja, ne? Also ist natürlich. jetzt nicht. Also, das haben sie einfach nur gemacht, um die Fans so glücklich zu machen. Aber ich glaube, die waren alle traurig. Also, ich war super traurig, als ich das gesehen habe. Vor allem haben die sie auch so richtig klischeehaft gemacht. So, also Ron ist halt so der Bierbauch, so die Bierbauchatze. Irgendwie Hermine ist halt so die überhotte, erwachsene Frau und Harry ist halt irgendwie immer noch Harry. Und Also können wir jetzt, also wir haben jetzt irgendwie überraschend Negatives über den Film gesagt, aber wir finden ihn ja alle gut. Also das haben ja, wir auch das schon war. im letzten Podcast, wir sind ja alle Harry Potter Fans, sonst würden wir jetzt nicht an dieser Stelle darüber reden. So, das waren jetzt nur die Punkte, die den Film davon abgehalten haben, eine 10 von 10 zu sein oder sowas. Also der Ja, Film war sehr, sehr gut, keine ja. Frage. Aber es macht ja auch immer mehr Spaß, über die schlechten Dinge zu reden. Das ist korrekt. Und wo wir vielleicht von schlechten Dingen reden, was ich zumindest als schlecht empfinde, ist ja, dass demnächst ein Spin-off kommt zu Harry Potter. Ach so, du meinst Creatures Fantastische als Buch oder Wesen, ja, als fantastische, Film? nee, als Film. Oh, Fantastische Film. Wesen und ihre Fantastische Fabelwesen. Dinge aus der anderen Fantastische Welt. Fabelwesen und wo sie einen Augenblick. Ist sie dann auch involviert, D.K. Rowling? Ja, Sie hat klar. das Buch dazu geschrieben. Also gibt es doch ein Es Buch. gibt Aber ein alles, das Drehbuch ist, nur, oder? nee, das Buch ist schon Ach raus, es ist aber so. kein richtiges Buch gewesen, sondern eine Enzyklopädie Ja. über Fabelwesen. Und das verfilmen Okay. sie jetzt in der Geschichte. Mit Zauberern oder nur dieser komischen? Sie hat ja, glaube ich, sogar schon mehrere Bücher auch schon mal geschrieben über so einen Barden oder so. Auch schon mal 2, 3 Jahre nach den Harry Potter Büchern. Ein Baden? Ja, Ein Beagle die, der Barde oder so hieß wenn das. du da Aber hinten es im ist schon. Schrank Oder es guckst. sind irgendwelche Märchen, die im siebten Aber Teil das wird auch in teilweise Harry Potter erwähnt, dass erwähnt irgendwer das werden. liest. Genau, Da das ist so ist ein. ja das, So ein Rätsel drin, ja. das Märchen von den Baden. Deathly Hallows Ah ist. ja. Ach, es ist das Buch. Nee, das ist magische Die Geschichte. Märchen von Beedle dem Ah ja, genau, Baden. das meinte ich ja. Hast du es gelesen, Stefan? Ja, ist super scheiße. Ist langweilig. Ist es zusammenhängend oder sind es Es sind einfach einzelne? nur einzelne, sind einfach nur Okay. Märchen. Okay. Vor allem J.K. Nichts Rowling hat Besonderes. ja auch Aber nach, sorry, ja. hat ja auch nach Harry Potter mal probiert, so eine richtig normale Dramabuchreihe, glaube ich, zu Sie schreiben. hat einen Krimi gemacht. Genau, und der war richtig scheiße, sagen irgendwie die Ja. meisten Leute. Na, ihr Vorbild ist halt Jane Austen so ein bisschen. Keine Ahnung, ich Ja, Jane weiß Austen ist eine bekannte englische, nicht. also war eine bekannte englische Also, Schriftstellerin. der Film, der kommt, ist halt Fantastische Fabelwesen und wo sie zu finden sind. Ja, genau. Und ja, also scheinbar ihr wusstet jetzt gar nicht, dass der Film kommt, aber Nö. also ich finde es halt irgendwie schwachsinnig. Warum? Also Harry Potter ist halt zu Ende. Es sind eh nur noch maximal 5 Jahre, bis sie das Reboot ankündigen, sage ich jetzt einfach mal. Da brauchen die jetzt nicht so einen Schwachsinn. Ganz ehrlich, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die schreibt Bücher für die Kinder. Also, die schreibt Bücher über die Kinder von Harry Potter und so Ja, weiter. das kann ich, Und da geht der stimmt. Shit weiter Stimmt, down. es gibt ja jetzt auch noch ein Musical über Harry Potter. Oder What the so, fuck? wo sie auch so eine Erweiterung des Universums, also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die weiterschreiben wird und dass die auch noch verfilmt werden. Und dass die werden auch weiterhin Harry Potter heißen oder sowas. Aber wenn es denn da irgendwie so singende Spinnen gibt, das wäre ich, finde ich schon ziemlich lustig irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das alles. Also, vielleicht, also, es ist ja ähnlich wie bei Star Wars oder na doch, das Vergleich mit Star Wars halt, man muss halt die Cash Cow Genau, es kann halt so Genau. wunderbar ausgeschlachtet werden, Ja, ja. und also dieser Film, ich weiß nicht, warum man den braucht, Also ist jetzt gerade hier Colin Farrell, Eddie Redmayne machen damit. Wieder nur Briten, ne? Unglaublich. Sind das, ja, Colin Farrell ist auch Schott oder sowas. Oder Ire. Ne. Also. So ein Ding halt darum. Ja, aber es müssen halt Briten sein. Geht es gibt anders. Ja nur in England eine Zauberwelt. Und in Bulgarien und in Frankreich. Es gibt ja keine anderen Schulen auf der Welt. Wird eigentlich jemals irgendwie erwähnt, welchen Nationalität hat Voldemort? Ist der Brite? Ja, ist auf jeden Fall ein Brite. Tom Riddle, ja, der ist Brite, glaube ich. Vielleicht, vielleicht ist einfach so ein richtig nicer Ami. Oder Deutscher. er ist Hitler. Also würde das alles Sinn ergeben. Vielleicht war ja auch. Nee, wo waren das? War das bei Harry Potter, dass die eigentlichen großen Persönlichkeiten Magier waren? Oder war das. Ne, ich glaube, ich wechsle das gerade mit irgendwas anderem. Kann sein. Wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, noch, weil wir uns nicht sicher waren, ob diese andere Schule da Domstrang in Bulgarien oder wo die liegen. Russland. Also Russland wäre vielleicht logischer, dann genau. Größte des Landes. Also teilweise wird das so gesagt. Viktor Krumbus ist Bulgare, ich habe das nochmal nachgelesen und so weiter, wird auch meistens so. Liegt auch in Bulgarien, aber nee, das wird gar nicht gesagt, dass es in Bulgarien liegt. Sie lässt es offen, beziehungsweise sagt einmal, das liegt irgendwo östlich, vielleicht auch Richtung Skandinavien, als würde sie selbst nicht wissen. aber im in, Osten, der Regel, Kanada. Genau, in der Regel sind da viele Bulgaren und Viktor Krumbus soll Bulgare sein. Und so. Okay, krass. Also macht sie, wahrscheinlich hat sich einfach nicht die Mühe gemacht. Genau, hat einfach gesagt, ganz Osteuropa. Die gehen alle nach Domstadt. Aber ich fände es eigentlich eine nice Idee, wenn sie quasi sagt, dass in ihrer Welt quasi alle großen Persönlichkeiten Magier waren. Ja, aber ich will jetzt nicht J.K. Rowling so eine tolle Idee zuordnen. Ich glaube, es war was anderes. Ich habe nämlich mal. Nee, ich weiß, was es war. Es war Wächter der Nacht. Da war es. So, aber eine ganz kurze Frage mal, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss, weil wir die ganze Zeit irgendwie darüber geredet haben, wie alles miteinander verbunden ist und so weiter. In Harry Potter 1. Wenn Harry Potter in dem Zoo ist mit seinem fetten Cousin und er redet mit der Schlange und die Scheibe geht weg. Ja. War die Schlange da drin nicht Nagini? Nee. Oder sowas? Wurde das nicht irgendwie gesagt, dass die Schlange, die da drin war, eigentlich Nagini war? In einem der Bücher meinst du, dass es dann gesagt wurde? Vielleicht wird es auch im Nachhinein gesagt, ich bin mir so sicher, dass ich das gelesen habe, dass diese Schlange, mit der Harry Potter da redet, unfassbar wichtig ist und dass das, glaube ich, Nagini sogar war oder so. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht. Und dass dadurch Lord Voldemort wusste, dass Harry wieder da ist oder sowas. Oder wieder da ist, also lebt und da halt existiert oder sowas. Aufgelöst, aber ja, ich lese hier gerade, es gab mal das Gerücht, dass das Nagini war, es wurde aber als falsch. Fuck. Das wäre geil gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Ich meine, sie hätte auch nicht einfach sagen können. Weil Nagini natürlich eine Viper ist und die Schlange im Zoo war eine Boa-Konstriktor. Deswegen geht das natürlich nicht. Na klar. Das ist mir gerade eingefallen. Ich meine, wie konnte ich nur? Aber ja, da gibt es ja eh diese super tollen Theorien zu Harry Potter. Da gab es nämlich letztens eine Twitter Stunde mit J.K. Rowling, wo sie alle Theorien als falsch deklariert hat. Dass irgendwie gibt es halt die Theorie, dass Dumbledore halt der Tod sei. Wie in dieser Mythologie, die wir jetzt schon erwähnt haben mit den Deathly Hallows. Dass er ja auch der ist, der Harry den Mann umgegeben hat. Weihnachten? Ich glaube, er hat ihn zu Weihnachten bekommen. Genau, von Dumbledore. Von Sirius eigentlich. Da war aus dem Brief, oder? Nicht von Sirius? Nee. Der kann auch gar nicht von aus. Dumbledore. Da kannte er Sirius. Also er hat ihn nicht, glaube er hat. War ja, wahrscheinlich ja, dann von. Stimmt. Und Dumbledore, okay, von Dumbledore. Okay. Hat ihm auch den Stein gegeben. Vererbt. Also auf jeden Fall gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, dass Dumbledore in Wirklichkeit einfach nur der Tod sei. Und am Ende grüßen sie sich ja auch. Also der letzte Satz ist von dem Märchen ist ja auch, dass der dritte Bruder den Tod grüßt wie einen alten Freund. Und sie sehen sich dann ja auch in Jenseits wieder. Ey, das wäre ja scheißgenial, wenn Harry Potter tot ist und dann, weil er tot ist, den Tod sieht und der Tod ist Dumbledore und deswegen sieht er ihn im Jenseits. Ja, das ist, darum geht halt boah, in der Theorie. Und krass. Da hat halt J.K. Rowling gesagt, das war glaube ich die einzige Theorie, wo sie gesagt hat, könnte sein. Weil sie nicht selber drauf gekommen ist, meinte sie halt, ja. Aber es gab auch noch so Theorien, dass Dumbledore in Wirklichkeit, nee, dass Ron Weasley eigentlich Dumbledore wäre, der in der Zeit reist. Da muss ich aber meinen, das wäre Quatsch. Da weiß ich auch nicht genau. Ja, da weiß ich auch nicht genau, wie das funktioniert. Diese Drehmaschine, die Henry Miller hatte. So, weil sie sehen sich doch auch. 18.346 mal drehen. Da haben wir ja noch gar keinen Bezug zu meinem. Das stimmt. Naja, also. Vielleicht Ron, so dass er eben immer so ein bisschen. Ich glaube, Ron und Dumbledore sind sich persönlich relativ ähnlich. Gut, wollen wir das jetzt hiermit abbrechen? Achso, und wenn Dumbledore zum Beispiel in den Spiegel in der Hergab guckt, sieht er ja nicht zwei Socken, wie er gesagt hat, sondern seine Schwester. Mhm. Wieso? Weil seine Schwester gestorben ist und er sie vermisst. Bisschen Cersei Jamie Lannister-Feeling spüre ich da. Nee, ich glaube, weil er sich schuldig fühlt. Aber ich kann auch nochmal gucken. Ja, das war irgendwie, kam die um bei dieser Schlacht. Ich habe, wie gesagt, vorhin da reingelesen. Deswegen weiß ich das nur, bei dieser Schlacht, wo er da gegen diesen Grindelwald kämpft, da kommt irgendwie seine Schwester. Ja, diese Geschichte haben sie ja in 6 oder 7 halt erklärt und wird im Film gekonnt komplett rausgelassen. Ey, ich sehe das jetzt schon, ich werde heute Abend nur damit verbringen, Harry Potter Sachen zu googeln. Den ganzen Abend, bis ich schlafe hier. Komplett verloren, ey. Was schaust du jetzt nach, Stefan? Ja, genau, was ich gesagt habe. Also wenn Dumbledore in den Spiegel guckt, sagt er ja, er sieht die beiden Socken, wie er zwei Socken kriegt zu Harry Potter. Das stimmt aber nicht. J.K. Rowling hat danach gesagt, wenn er reingucken würde, würde er seine glückliche Familie sehen, die ihn umarmt. Also seine Schwester, die gestorben ist, sein Bruder, der ihn hasst, und seine Mutter, die irgendwie verrückt war. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Aber das ist halt, im Film ist es halt gar nicht mehr dabei, deswegen müssen wir jetzt auch nicht darüber reden. Ja. Aber wir sind jetzt eh am Ende, denke ich. Ja, haben wir schon wieder eine jetzt haben wir schon, glaube ich, genug über Harry Potter geredet. Hoffen wir mal, dass wir uns vielleicht bei kommenden Filmreihen kürzer halten können. Ach, warum das so lustig? Irgendwann kommt sicherlich noch Herr der Ringe. Wenn ich dann ist es vorbei. Ich stelle mich jetzt schon darauf ein, wenn wir über Herr der Ringe reden, dann will ich, dass es ein 2-Stunden-Podcast ist bei jedem Teil. Ja. Doch, zieh ich auch durch. Kriegen wir dann auf jeden Fall, ja. Okay, aber heute nicht mehr. Vielleicht irgendwann. Deswegen bleibt am Ball, hört alles zu. Vielleicht ist irgendwann Herr der Ringe dabei. Je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, ne? Wir machen das doch trotzdem weiter. Ja, stimmt. Ja, das sowieso. Teilen, liken. Und ja, auf jeden Fall sage ich schon mal Tschüss. Daumen hoch, runter ist unten rechts, ne? Abo-Button ist unten links. Ja, bei YouTube oder was? Ja, natürlich. Sind wir bei YouTube? Na dann, ja. Haut da rein. Tschüss. Ciao.